Löcher hin. Die Welt wird untergehen und wir schauen hilflos zu. Wir drehen uns einfach weg, denn wir wollen unsere Ruhe. Ehre, Schuld, die Wirklichkeit, die Dreck und die Verbote. Wir rüsten weiter auf und fordern jede Menge Tote. Wir schützen der Verstand auf Leben, warum in jedes Land. Und den Nazi-Wampen,